sind da, weil alle Dinge stimmen. Das weiche Licht, die Temperatur, die Musik bringt Ruhe, weil sie die Zeit erstickt. Die sehnsüchtigen Augen, der Blick, die Liebe gefunden, als ich nicht mehr an sie glaubte. Das zarte Glück, nur du. Die Liebe gefunden, als ich nicht mehr an sie glaubte. Das zarte Glück, nur du. Als ich nicht mehr an sie glaubte.